Gedanken drehen sich um dich. Hab hunderte Mails schon verfasst, doch einfach zu oft hab ich, wie es scheint, den Zug für uns zwei wohl verpasst. Hab versucht anzurufen, Dutzend Briefe bestimmt schon geschickt, doch sie kamen alle wieder postwendend an mich zurück. Drauf stand unbekannt verzogen, keiner weiß wohin. Nur eine leere Wohnung und niemand wohnt mehr drin. Ist unbekannt verzogen, kein Name an der Tür. Lässt mich einfach fallen, hab keine Spur von dir. Darf gar nicht dran denken, wie alles mal war. Ich spür dich noch auf meiner Haut. Hast alles gegeben und warst immer da und hast an unserer Zukunft gebaut. Doch dann plötzlich war's zu Ende, bist verschwunden über Nacht. Und jetzt krieg ich keine Antwort. Hast dich aus dem Staub gemacht, unbekannt verzogen.